Ich darf euch ganz lieb grüßen an diesem Morgen. Ich freue mich auch und ich war überrascht, habe mich gefreut, Heinrich zu sehen, Kollege und Ehrenkollege. Und ja, das ist für mich ein Vorbild, dass man sagt, man hört niemals auf, Gott zu dienen. Und was für ein Vorrecht wir doch haben, im Dienst des Allerhöchsten stehen zu dürfen, oder? Also jeder da, wo er ist, an dem Platz, wo er ist. Ich bin ja auch relativ viel unterwegs, war ich am Flughafen und habe die Dame beim Check-in angesprochen und Flug war relativ voll und dann sage ich zu ihr, wissen Sie, Sie würden mir einen Gefallen tun, wenn Sie mich auf die Business-Klasse buchen, ich bin für die höchste Regierung unterwegs. Guckt sie mich an und fragt, für wen denn? Sage ich, gut, das ist eine ziemlich lange Geschichte und das stimmt ja auch, Bekehrungsgeschichte dann erzählen und wie ich zu Jesus gefunden habe und kürzte das ab und sage, ist eine ziemlich lange Geschichte, aber wenn ich Ihnen das sage, Sie können mir das gerne glauben, für den höchsten Regierungskreis bin ich persönlich unterwegs. Guckt sie mich an und sagt, ja, ich glaube Ihnen das schon, ich setze Sie mal auf Standby für die erste Klasse. Es war nicht mal gelogen, es war die Wahrheit. Leider war der Flug so überbucht, dass ich dann doch Touristenklasse geflogen bin, aber zumindest habe ich es in die erste Klasse auf die Warteliste geschafft. Wir sind unterwegs für unseren Herrn Jesus und was für ein Vorrecht wir haben dürfen, dem höchsten König der Könige und dem Herrscher dieser Welt dienen zu dürfen. Ist das nicht ein Vorrecht? Und jetzt gehen wir auf Weihnachten zu, stramm auf Weihnachten und feiern das, dass er Mensch geworden ist. Ich möchte vor der Wortverkündigung noch einmal ganz kurz ein Gebet sprechen und dann komme ich mit uns in das ewige Wort Gottes hinein. Und lieber Herr Jesus, ich möchte dir danken für dein ewiges Wort. Du hast uns ja nicht ein Wort gegeben, was irgendwie an Kraft und an Macht und Autorität verliert. Herr Jesus, du hast dich selber als Wort uns vorgestellt und so dürfen wir jetzt in dem niedergeschriebenen Wort dich wiedererkennen und bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest für dein Wirken an uns und in uns, damit dein Reich durch uns kommen kann und natürlich auch in uns immer mehr Raum gewinnt. Im Namen Jesus Christus. Amen. Das Geheimnis des Gartens. So habe ich diese Predigt mal überschrieben und genannt in der Frage, was ich für ein Thema bringe, dachte ich, ich komme mal mit dieser Frage oder mit diesem Oberthema hinein, das Geheimnis des Gartens, mit der Frage, was hat ein Garten mit Weihnachten zu tun oder was hat diese Geschichte mit Advent, mit Weihnachten zu tun? Und ich möchte uns im Laufe der nächsten drei Stunden doch einmal versuchen, etwas Antwort darauf zu geben. Sage davor oder einfach mal so ergänzend dazu, das ist nur ein Stück der Erkenntnis. Ich schöpfe ja aus Gottes Wort, wie wir alle, und das ist immer nur ein Stück von Erkenntnis, was man weitergibt. Und es ist niemals das Ganze, aber ich vertraue darauf, dass es heute Morgen das Richtige ist. Okay? Und komm mit uns einmal hinein in die Frage, was hat dieser Garten mit Weihnachten und mit der Botschaft von Weihnachten zu tun. Wir haben gerade die Schrift gehört und haben gelesen, dass Jesus nach dem Festmahl, er hatte das Passamahl nochmal mit den Jüngern gefeiert, im Wissen, dass er jetzt ausgeliefert würde. Und dann heißt es, und danach verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg hinaus. Und dann heißt es, und seine Jünger begleiteten ihn. Ich möchte erst mal bei diesem Vers stehen bleiben und bringe das erste Mal herunter auf die ganz praktische Aussage. Der Garten Gethsemane spiegelt das wieder in der Vorweihnachtszeit, was Gottes Anliegen zu Weihnachten und nicht nur zu Weihnachten, sondern generell ist, aber wir uns das zu Weihnachten ganz neu bewusst machen dürfen. Das spiegelt das wieder, was Gott eigentlich das größte Anliegen und was das Anliegen des Himmels ist, nämlich Gemeinschaft mit dem Menschen zu haben. Hier heißt es, nach dem Festmahl verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg hinaus und seine Jünger begleiteten ihn. Das lesen wir oftmals so selbstverständlich, dass die Jünger mit Jesus unterwegs gewesen sind. Aber das alles hat seine Geschichte. Da war zum Beispiel ein Petrus dabei, der oftmals irgendwo quer geschossen ist. Da waren andere dabei, wo Jesus ganz genau wusste, sie werden ihn verraten. Diese Geschichte ist auch der Vorgeschmack dazu, dass Jesus innerlich das Wissen gehabt hat, wenig später, nach dem Erlebnis im Garten Gethsemane, würde er alleine am Kreuz hängen, verlassen von seinen Jüngern, verraten von Petrus. Wir haben immer so Petrus im Blick, dreimal verleugnet. Aber alle Jünger haben sich von Jesus abgewandt, aus Angst, aus Unsicherheit und so weiter. Diese Geschichte oder der Gang in den Garten Gethsemane, allein der Gang dahin und allein die Aussage, seine Jünger begleiteten ihn, zeigt uns die große Gnade, die Gott mit dem Menschen hat. Jesus hätte ja auch ganz anders reagieren können, oder? Hätte ja auch aufstehen können nach dem, ja, wir wissen, nach dem letzten Mal, was Jesus mit den Jüngern gehabt hat. Da war der Jünger dabei, der Jesus verriet. Und Jesus hat ihn natürlich irgendwo auch konfrontiert. Könnt ihr euch so den Geschmack vorstellen, was da in der Luft lag? Die ganzen anderen 11 Jünger, was die dann gedacht haben, als Jesus das letzte Mal, bevor er dann mit den anderen Jüngern in den Garten gegangen ist, was Jesus da gedacht hat und was die Jünger vielleicht beim letzten Mal, beim Passamal, gedacht haben? Wie kann das sein, ein Judas? Ich habe es doch immer gewusst, dass einer da ist und der war schon immer etwas merkwürdig. Und vielleicht haben sich die Jünger so ein bisschen abgehoben oder hervorgehoben und fühlten sich auf einmal, also ist doch so nach dem Motto, ist doch gut, Jesus, dass du jetzt mal hier aussortiert hast. Ja, jetzt sind wir 11 jetzt mal unter uns und wir halten doch alle irgendwie zu dir. Und wenn das jemand nochmal betont hat, dann war Petrus das. Aber in diesem Wissen geht Jesus in den Garten Gethsemane, in dem Wissen, wenig später hängt er allein am Kreuz und alle seine Jünger wenden sich von ihm ab. Alle seine Jünger. Und dann heißt es aber hier, und Jesus ging wie gewohnt zum Ölberg hinaus und seine Jünger begleiteten ihn. Jetzt mal Hand aufs Herz, so ganz menschlich gesprochen, wenn du weißt, morgen verlassen dich deine besten Freunde in deiner tiefsten Lebenskrise und wenden dir den Rücken zu. Also ich glaube mal, so menschlich gesprochen hätte Jesus hier eine ganz andere Möglichkeit gehabt. Aufgestanden vom letzten Mal, Gemeinschaft mit den Jüngern und dann mal so richtig abzählen oder richtig bloßstellen. Petrus, Johannes und zählt alle auf. Und dann sagt er, wisst ihr, natürlich Judas, er wird mich verraten, aber ihr wisst doch, wer ich bin, habt mich doch ein Stück weit erkannt. Und ihr werdet euch alle von mir abwenden, geht weg, ich gehe diesen Gang alleine. Ich kenne euch nicht. Und wisst ihr was Jesus zulässt? Gemeinschaft. Er entscheidet sich, seine Jünger dabei zu haben. Und das möchte ich dir in der Adventszeit oder das Geheimnis des Gartens, das möchte ich dir einfach mal so mitgeben als diesen ersten Punkt. Im Wissen darüber, dass seine Jünger sich von ihm abwenden und er allein am Kreuz hängt. Keiner zu ihm steht. Alle auf Deutsch gesagt den Schwanz irgendwo einklemmen. Nee, einziehen. In diesem Wissen geht Jesus mit seinen Jüngern los und hat zutiefste Gemeinschaft und lässt sie sogar teilhaben an der tiefsten und mit dunkelsten Stunde seines Lebens. Dazu komme ich gleich noch. Und das möchte ich dir einfach als Vorweihnacht oder in der Weihnachtsbotschaft einfach auch so mitgeben. Gott hat sich entschieden und entscheidet sich, mit dir Gemeinschaft zu haben, im Wissen, dass du morgen, übersetzt, Mist baust. Da finde ich mein Leben drin wieder. Da kann ich nur sagen, danke Papa, Danke, Vater, für die Gemeinschaft, für die du dich in erster Linie entscheidest, die du mit mir haben möchtest. Trotz meiner ganzen Fehler, trotz meiner ganzen Kanten und Ecken. Frag mal meine Frau, auch ich habe Ecken. Auch Pastoren haben Ecken. Junge oder ältere Pastoren haben auch Ecken. Pensionierte Pastoren, die noch im Dienst irgendwo auch drinstehen. Stehe letztens einer großen Persönlichkeit gegenüber. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Vom Namen her bestimmt Reinhold Ulonska. So ein Begriff, das ist der Altpräses, der Bund der freikirchlichen Pfingstgemeinden. Du habt es letztens das Vorrecht gehabt, ihn zu sprechen, weit mit seinen über 90 Jahren. Und dann sagt er zu mir, Ruben, behalt das eine im Herzen. Trotz aller Fehler, die wir haben, trotz aller Missstände, die wir haben. Und dann sagt er, auch ich in meinem hohen Alter, ich habe auch noch Fehler. Aber er hat gesagt, behalt eins im Herzen, das Brennen nach der Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus. Und wisst ihr, davor habe ich zutiefsten Respekt, wenn man an seinem Leben, egal wie alt man ist oder egal wie jung man ist, immer wieder an den Punkt kommt und sagt, wie Paulus das gesagt hat, nein, ich habe es noch nicht erreicht, aber ich vergesse immer wieder, was hinter mir liegt und jage dem nach, was vor mir liegt. Und das ist Jesus Christus und das ist die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Denn darin liegt doch unsere Erlösung, oder? Darin liegt doch unsere Erlösung, dass Gott sich zuerst entschieden hat, Gemeinschaft mit uns zu haben und zu behalten. Da ist hier ein Unterschied. Wie viele Menschen wenden sich von uns ab, wenn wir nicht das tun, was sie machen, wenn sie mal enttäuscht werden? Wie viele Menschen, ich weiß nicht, ob ihr solche Geschichten mit euch persönlich kennt, wie viele Menschen wenden sich von einem ab, wenn es mal irgendwo brenzlig wird? Aber Gott entschied sich und hat sich entschieden, Gemeinschaft mit den Menschen zu behalten. Erstens. Zweitens. Wir lesen dann weiter, dass Jesus sich niederkniete und gebetet hat. Und dann sagte er aber vorher zu den Jüngern, als sie ihn begleitet haben, Vers 40 heißt es, bevor Jesus selber zum Beten ging, sagte er, und das ergänzt zu diesem ersten Punkt Gemeinschaft, dann sagte er zu den Jüngern, dort angekommen, sagte er zu ihnen, Vers 40, betet darum, dass ihr der kommenden Versuchung widerstehen könnt. Und ich habe mich mal gefragt, was das mit bedeuten kann. Was hat dieser Punkt mit Weihnachten zu tun? Dieses Ereignis jetzt im Garten eben, im Garten Gethsemane, diese Aussage. Das eine ist Gemeinschaft. Und ich glaube, das andere, was Jesus ihnen versucht hier zu sagen, ist, ich möchte, dass ihr trotz der Umstände, die kommen, dass ihr trotz dessen in der Freude und in der, vielleicht ist Freude, ist mit das richtige Wort, aber ich habe es ergänzt und habe gesagt, in der Freude und in der Erfüllung, in der Beziehung mit dem Vater bleibt. Ich nehme mal ein Beispiel mit hinein, was mich bis heute sehr bewegt, gerade vor ein paar Tagen noch darüber mit jemand aus unserer Familie gesprochen, meine Urgroßmutter. Meine Urgroßmutter ist vor über 10 Jahren verstorben, ist 99,5 Jahre alt geworden und ich machen wir so kurz einfach das Fass ganz kurz auf. Ich habe den Ersten und Zweiten Weltkrieg miterlebt und erlebte in ihren Jahren im Zweiten Weltkrieg als Frau unter russischer Verfolgung und Knechtschaft letzten Endes. Sie kam nicht in Gefangenschaft, aber sie erlebte grausame Dinge unter der russischen Armee. Ich möchte das nicht weiter ausdehnen, aber man kann sich sicherlich vorstellen, was Frauen durchlitten haben, viele Frauen. Überlebte den Zweiten Weltkrieg, hat 5 Kinder zur Welt gebracht, 2 hat sie noch verloren, die totgeboren gewesen sind und bauten nach dem Zweiten Weltkrieg, übrigens heutzutage nicht groß, wenn man damals aus dem Krieg zurückgekommen ist, wisst ihr, heute gibt es dann psychologische Betreuung, dann werden den Soldaten im Auszeiten gegönnt und so weiter und so fort. Sicherlich wird über vieles noch gemeckert, aber das gab es damals nicht. Die ältere Generation, ihr kennt das ein Stück weit, man kam aus dem Krieg zurück und man war dann einfach ins Leben hineingestellt und man hat einfach das gemacht, was man gemacht hat, Familie gebaut, ohne groß darüber nachzudenken und Dinge auch verarbeiten zu können. So kam meine Urgroßmutter damals zurück aus dem Zweiten Weltkrieg, baute Familie, Hat ihren Mann im Krieg verloren bis im hohen Alter. Sie hat niemals erfahren, was mit ihm wirklich passiert ist. Und grausame Dinge erlebt. Und lernt dann irgendwann in den 60ern, lernt Jesus Christus dann kennen. Lässt sich taufen, damals in der Elim-Gemeinde in Hamburg. Dann kommt in eine Beziehung zu Jesus Christus. Und bis ins hohe Alter, und das ist eigentlich der Punkt, den ich hier sagen möchte, Jesus sagte zu den Jüngern, betet darum, dass ihr der kommenden Versuchung widerstehen könnt. Was meinte er damit? Damit meinte er, holt euch eure Kraft und eure Freude und eure Stärke aus der Beziehung zum Vater heraus. Und wisst ihr, meine Urgroßmutter war bis ins hohe Alter, haben wir alle, sie hat ab und zu mal so ein paar Geschichten durchkommen lassen, aber haben wir eines niemals entdeckt. Und das war Bitterkeit und Verzweiflung. Das war niemals da. Und wenn jemand das Recht gehabt hätte, bitter und verzweifelt zu sein, dann spule ich die Geschichte mal über 2000 Jahre zurück. Wenn jemand das Recht gehabt hätte, bitter, verzweifelt und sauer zu sein, dann war das unser lieber Herr Jesus Christus. Und genau das hat er abgelegt und genau das meinte er damit, als er gesagt hat zu seinen Jüngern, betet darum, dass ihr der kommenden Versuchung widerstehen könnt. Damit meinte er, ich weise euch darauf hin, dass jetzt etwas kommt, was ihr so nicht durchstehen könnt, wenn ihr nicht aus der Beziehung zum Vater die Freude und die Kraft bekommt. Und das möchte ich dir als zweiten Punkt mit hineingeben. Gott suchte die Gemeinschaft zuerst zu den Menschen und hat sich entschieden, sie zu behalten. Und das zweite ist, Gott wünscht sich, das ist die Botschaft von Weihnachten, Gott wünscht sich, dass wir trotz der Umstände und unabhängig von Umständen die Freude und die Kraft zu jeder Zeit von ihm bekommen. Es ist, sage ich mal, ganz einfach gesagt, abrufbar. Heinrich, mein zutiefsten Respekt, wo du das auch erzählt hast, mit dem Krebs, der sich da eingeschlichen hat, sage ich mal. Wir wissen oftmals nicht, warum Dinge passieren. Das ist halt manchmal einfach so. Ja, und wir glauben an Heilung. Das hast du auch sehr schön ausgedrückt. Wir glauben an Heilung. Ich habe das selber oft erlebt. Menschen Hände aufgelegt, spontan geheilt. Menschen Hände aufgelegt, über die Zeit geheilt. Menschen Hände aufgelegt, gebetet, über Wochen, Jahre. Und Menschen sind gestorben. Warum? Wir brauchen nicht alles wissen, aber eins müssen wir wissen. Und das wollte Jesus, dass wir das wissen. Egal wie die Umstände sind. Die Freude und die Kraft aus der Beziehung und der Intimität mit dem Vater ist für uns jederzeit vorhanden. Seid ihr noch wach? Okay, wunderbar. Ich habe mit jemandem aus einer anderen Religionsgemeinschaft gesprochen. Das ist eine Religionsgemeinschaft, wo Menschen einfach auf den falschen Weg geleitet werden. Die gehen so von Haustür zu Haustür und verteilen Schriften. Ich bewundere ihren Eifer, aber ihnen fehlt eines ganz stark. Das ist die Beziehung, die persönliche Beziehung und die Liebes- und Freudebeziehung zu Jesus Christus. Da kam er ins Gespräch und habe ich gesagt, wissen Sie, in allen Respekt über das, was Sie machen und tun, der Himmel muss ja ein furchtbarer Ort sein. Warum? Ich sage, ja, Sie dürfen sich ja nicht freuen und Freude im Leben, keine große Freude haben. Ich habe gesagt, ich, mein Gott, unser Herr lieber Jesus Christus, ist ein Gott der Freude. Und wenn jemand es drauf hat, Menschen glücklich zu machen und ich habe es auch ganz bewusst gesagt, zu feiern und einem durchkommen zu lassen, dass das Freude und dass es einem gut geht, innerlich auch gut geht, dann ist das doch unser Herr Jesus Christus. Und deshalb muss der Himmel ein furchtbarer Ort sein, denn sie drücken nicht sehr viel Freude aus. Also da möchte ich nicht hinkommen von dem Himmel, den sie anwerben. Intimität mit dem Vater bewirkt Freude. Betet, dass ihr nicht in Versuchung bekommt. Drittens, und der letzte Punkt, um meiner Ansicht nach mit der Höhepunkt aus dieser Frage, das Geheimnis des Gartens zu Weihnachten. Was hat das damit zu tun? Das ist der dritte Und letzter Punkt, den ich hiermit beleuchten möchte. Hört mir her. Nicht weit von seinen Jüngern entfernt, kniete Jesus nieder und betete: Vater, wenn es möglich ist, bewahre mich vor diesem Leiden. Aber nicht was ich will, sondern was du willst, das soll geschehen. Da erschien ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Jesus litt Todesängste und betete so eindringlich, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Und als er dann zu seinen Jüngern zurückkehrte, schliefen sie erschöpft von ihren Sorgen und ihrer Trauer. Ich bin davon überzeugt, Jesus wusste, dass die Jünger so reagieren würden, hat es sich aber anders erhofft. Das nur mal so nebenbei erwähnt. Das Dritte, was für mich als Geheimnis aus dieser Geschichte durchkommt, was Weihnachten nicht nur ankratzt, sondern unterstreicht, ist: Jesus kam auf die Welt. Johannes 1 sagt, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch. Gott selber hat sich entschieden, Mensch zu werden. Was ist dann passiert? Was passiert hier im Garten Gethsemane? Das Geheimnis des Gartens, eines der dritten Geheimnisse ist, hier geschieht oder wird jedes Haus muss ein Fundament haben, wenn es richtig stehen will. Und dass Jesus am Kreuz diesen Weg geht, hat Jesus im Garten Gethsemane wieder einmal seine Entscheidung untermalt und dem Fundament gegeben, indem er gesagt hat: Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Und dann heißt es, und er hat so eine Todesangst gehabt. Wisst ihr, ich glaube mir, dass in dem Moment, wo Jesus sich entschieden hat, das nochmal so festgemacht hat, auch vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, nicht mein Wille geschehe, sondern ich als Mensch lege alles ab, was ich an göttlichen Attributen habe, und gehe als Mensch, auch ganz als Mensch dadurch. Als Gott und als Mensch, ich lege alles ab. Ich glaube, dass in dem Moment der ganze Druck, die ganze Sünde, der ganze Druck der Menschheit in seinem Gedanken irgendwo aufgelegt worden ist. Denn es heißt, sein Schweiß wurde wie Blut, was zur Erde tropfte. Als ich jetzt in Israel gewesen bin, habe ich wieder eine Gruppe von über 20 Leuten im Gepäck gehabt. Ich wünschte mir, dass jeder mal das Vorrecht hat, da mitzukommen. Und als wir da im Garten Gethsemane gestanden sind, da kommt das immer wieder neu durch. Ein sehr, sehr bewegender Ort. Ein sehr, sehr bewegender Ort. Schnell anmelden für 2020. Da wird die nächste Reise sein. Wisst ihr, Gethsemane heißt übersetzt Ölpresse. Ölpresse. Und ich glaube aus Jesus, dass dieser Ort nicht durch Zufall gewählt worden ist. Nichts ist in der Bibel durch Zufall erwähnt. Nichts ist in der Bibel durch Zufall erwähnt. Hat alles seine Bedeutung. Und in diesem Garten ist das Wertvollste, hat Jesus das Wertvollste für uns herausgepresst oder herauspressen lassen aus sich. Sein Schweiß wurde wie Blut. Seine Entscheidung ist aus ihm herausgepresst worden unter Schmerzen, unter großer Angst. Es heißt hier unter Todesangst, hat er die Entscheidung gefällt, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Im Garten Gethsemane finden wir Weihnachten wieder. Gottes Entscheidung für die Erlösung der Menschheit. Im Garten Gethsemane ist die Entscheidung untermalt worden. Ich gehe diesen Weg, damit die Menschheit Erlösung bekommt. Leute, ich bitte euch, das finden wir in keiner Religion. Wow. Das finden wir in keiner Religion, in keiner Gemeinschaft, in keiner Weltanschauung finden wir das, dass sich der Herrscher dieser Welt so klein macht, Todesangst leidet, Schweiß wie Blut wird und sagt, diesen Weg gehe ich, die Schmerzen, die Ängste der Menschen, alles auf sich zu nehmen, die Sünden, die Verfehlung, diesen Weg gehe ich, damit die Gemeinschaft und Erlösung hergestellt wird, zum Vater zu kommen. Kann keiner mithalten, kann mir keiner sagen. Da könnte ich anfangen zu predigen, aber ich will ja keine 3 Stunden brauchen. Und so wiederhole ich das nochmal für uns, das Geheimnis des Gartens. Das Geheimnis ist, was wir zu Weihnachten sehen: Gott sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns. Er hat erlaubt, dass seine Jünger ihn begleiten und hat sie nicht verstoßen. Entschied sich für Gemeinschaft und behielt Gemeinschaft. Zweitens, die Freude und Intimität mit dem Vater, trotz der Umstände, das sehen wir auch in der Botschaft von Weihnachten wieder. Es ist eine Botschaft der Freude. Und das Dritte, Weihnachten ist eine Botschaft der Erlösung. Die Entscheidung für die Erlösung der Menschheit, das hat Jesus Christus im Garten Gethsemane unterstrichen. Gott segne dich mit diesem Wissen und mit diesem neuen, ja, haben wir mit dieser neuen Gewissheit, dass das Gott für dich getan hat. Amen.